Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Eukalyptusbaum aus Australien ist ein wahrer Überlebenskünstler. Hitze, Trockenheit, sogar Buschfeuer können ihm nichts anhaben. Es gibt viele Eukalyptusarten, die größten können über 100 Meter hoch werden. Seine Blätter sind die Hauptspeise der Koalabären, seine ätherischen Öle sind bewährt gegen Erkältung. Der Baum könne die schönste Landschaft entstellen, wetterte der Reiseschriftsteller Norman Douglas über Bäume, die er Anfang des 20. Jahrhunderts in Kalabrien vorfand. Das Blätterrauschen tönte ihm wie zischelndes Geistergeflüster in den Ohren. Und noch nicht einmal Schatten spende der widerwärtige Eindringling, weil er seine Blattränder gegen die Sonne richte und so den Menschen so viel Unbehagen wie nötig bereite. Norman Douglas' Hasstirade richtet sich gegen den australischen Eukalyptusbaum, der in Italien keineswegs heimisch ist, aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts dort in großer Zahl angepflanzt wurde, unter anderem um Feuchtgebiete wie die pontinischen Sümpfe bei Rom trockenzulegen. Aus dieser Zeit findet sich in der deutschen Zeitschrift Die Gartenlaube im Jahr 1876 ein Artikel, der eine Norman Douglas völlig entgegengesetzte Meinung vertritt. Der blaue Gummibaum, so nennt die Gartenlaube den blauen Eukalyptus, trockne morastigen Boden aus wie kein anderes Gewächs. Er verbessere durch seine Ausdünstungen die Sumpfluft und helfe gegen die in Süditalien damals grassierende Malaria. Er wachse viel schneller als heimische Baumarten und garantiere einen großen Ertrag eines sehr nutzbaren Holzes. Außerdem enthalte er in seinen Blättern ein den australischen Ureinwohnern seit Urzeiten bekanntes, ausgezeichnetes Heilmittel gegen Fieber und Krankheiten der Atmungsorgane. Eukalyptus globulus ist die Art, die auch im Mittelmeergebiet am weitesten angepflanzt ist, die auch medizinisch vor allen Dingen genutzt wird. Also die Art, aus der ein Großteil eben des Eukalyptusöls dann gewonnen wird. Dr. Nils Köster am Botanischen Garten Berlin, Kustos für die Gewächshäuser, steht im Arzneipflanzengarten vor einem etwa 3 Meter hohen Exemplar des Blaugummibaums. Ach, das sieht man jetzt gerade sehr schön. Die Sonne scheint hier nämlich so im Gegenlicht auf das Blatt und diese hellen Punkte, das sind die Öldrüsen. Also darin wird dann das ätherische Öl gespeichert, woraus dann Eukalyptusöl für die Apotheke gewonnen wird. Und wenn man es dann noch zerreibt, entfaltet sich aus den bläulich bereiften, spitz zulaufenden Blättern der aus Bonbons und Badezusätzen bekannte Eukalyptusduft. Verantwortlich für den Duft ist unter anderem das Ziniol, eine organische Verbindung, die auch in Lorbeer und Pfefferminze vorhanden ist, weshalb der Eukalyptus von den ersten europäischen Ankömmlingen auch Peppermint Tree genannt wurde. 1854 gründete der australische Pharmakologe Joseph Bosisto die erste Fabrik zur industriellen Destillation von Eukalyptusblättern. Noch heute ist das Öl mit dem Papageienlogo ein beliebtes australisches Produkt, das als Fleckenentferner, Bodenreiniger oder Raumspray eingesetzt wird und bei allen möglichen Notfällen im Haushalt gute Dienste leisten soll. Als Arznei wirkt Ziniol schleimlösend und keimtötend, findet daher vor allem bei Atemwegserkrankungen Verwendung. Aber Vorsicht ist geboten, denn bei Kleinkindern kann der Stoff allergische Reaktionen auslösen. Joseph Bosisto wurde beraten von Ferdinand von Müller, einem Botaniker und Pharmakologen aus Schleswig-Holstein. Müller war 1847 nach Australien ausgewandert und wurde 1853 zum Chefbotaniker des Bundesstaates Victoria und Direktor des Botanischen Gartens von Melbourne ernannt. In den folgenden Jahren erkundete er auf ausgedehnten Reisen die australische Flora und bestimmte und benannte 4700 Pflanzenarten. Seine besondere Leidenschaft galt dem Eukalyptus, besonders dem Eukalyptus globulus, den er als den Prinzen der Eukalypten bezeichnete. Von Müller publizierte ein mehrbändiges Werk namens Eukalyptographia, Eine ausführliche Beschreibung von 100 Eukalyptusarten. Außerdem pflegte er ausgedehnte Briefwechsel mit Gelehrten auf der ganzen Welt, warb für die vielfältigen Qualitäten der Wunderbäume und verschickte Eukalyptussamen an Kollegen in den botanischen Gärten Europas. Wenn es kalt wird, muss der Berliner Eukalyptus globulus aus dem Arzneipflanzengarten ins Warme, weil er im Winter nicht gewachsen ist. Eukalypten sind Bäume der Subtropen und der gemäßigten Klimazone, was erklärt, warum sie gerade im Mittelmeerraum so gut gedeihen. In Berlin stehen die Eukalypten im Australien-Gewächshaus. Dr. Nils Köster. Das ist Eukalyptus camaldulensis, der rote Eukalyptus. Sieht man ihm jetzt nicht an, das mit dem Rot. Dazu müssten wir ihn fällen, der hat nämlich ein sehr rotes Holz. Der Name Eukalyptus camaldulensis, der bezieht sich auf einen Garten in der Nähe von Neapel, der einem Camaldulenser Mönchsorden gehörte. Dort wurde er entdeckt, von dort wurde er beschrieben, ohne dass man eigentlich genau wusste, wo er herkam. Das ist in der Natur der weitest verbreitete Eukalyptus. Der kommt wirklich in fast ganz Australien vor, wächst dort fast immer in der Nähe von Gewässern. Also der braucht auf jeden Fall Grundwasserkontakt, kann aber auch Monate im Jahr so mit den Füßen im Wasser stehen bei Überschwemmungen. Der findet sich sehr weit, mittlerweile auch sehr weit angepflanzt, also eigentlich weltweit genutzt, mit dem blauen Eukalyptus zusammen eigentlich die wichtigste forstwirtschaftlich genutzte Art der Gattung. Begrenzt durch die Höhe des Gewächshauses wächst das Berliner Exemplar nur knapp 10 Meter hoch und hat ein dünnes, gerades Stämmchen. Dicker wird er in Australien im Naturwald. Aus von Termiten ausgehöhlten Stämmen alter Bäume fertigten die australischen Ureinwohner das Blasinstrument Didgeridoo. Wie sieht dieser australische Baum idealerweise aus? Ganz typisch für Eukalypten sind eigentlich diese sichelförmigen Blätter. Also wenn man sich die hier mal anschaut, die sind immer so sehr länglich, meist so ein bisschen zu einer Seite gekrümmt, ganz spitz lang zulaufend. Das ist eigentlich so das Suchbild eines Eukalyptusblatts. Das haben sehr, sehr viele Arten. Wobei die oftmals, wenn sie als Jungpflanze heranwachsen, dann haben die Blätter oftmals eine ganz andere Form. Dann sind sie oftmals rund, sind dann auch gegenständig, sind sehr stark wachsig bereift. Ganz typisch für Eukalypten als Gattung ist, dass sie unglaublich variabel sind, was ihre Rinde angeht, ihre Borke, also das, was wir im Stamm von außen sehen. Da ist der Camaldulensis eigentlich relativ langweilig. Der hat hier so eine recht glatte Rinde. Wenn wir da vorne uns die Arten anschauen, die ist dort richtig tiefrot gefärbt, ganz rissig. Andere Arten wiederum haben so abblätternde, wirklich in langen Bändern abfallende Borke. Das ist eine ganz charakteristische Eigenschaft von Eukalypten, die auch wichtig ist für die Bestimmung. Also wenn ich einen guten Herbarbeleg von einem Eukalyptus machen möchte, dann nehme ich natürlich einen blühenden oder fruchtenden Zweig und dann aber auch ein Stück von der Borke und presse das, trockne das, denn nur so kann ich die Sachen dann wirklich sicher nachträglich bestimmen. Die wechselständigen, sichelförmigen Blätter der Gattung Eukalyptus haben tatsächlich die von Norman Douglas beklagte Eigenschaft, sich bei starker Sonneneinstrahlung so zu drehen, dass die Blattkanten zur Sonne ausgerichtet werden. Das liegt einfach daran, dass Eukalypten in Gebieten vorkommen, wo es zumindest ein Teil des Jahres sehr trocken ist. Die haben eben auch so ein recht ledriges Laub, was ziemlich stabil ist und dann durchaus ein paar Jahre lang am Baum hängt. Ganz charakteristisch ist auch diese bläuliche Farbe. Die haben eigentlich immer mehr oder weniger ausgeprägt so eine Wachsschicht auf der Blattoberfläche. Dadurch wird einfach weniger Wasser verloren. Mit über 700 Arten ist die Gattung Eukalyptus eine der artenreichsten unter den Holzgewächsen. Nur von den Akazien gibt es noch mehr Arten. In Australien allein rund 1000. Nur 15 Eukalyptusarten kommen natürlich außerhalb des australischen Kontinents vor. Australien ist ein sehr alter Kontinent. Auf seinen nährstoffarmen Böden entwickelte sich ein unvergleichlicher Artenreichtum. In den Wäldern hat sich die Gattung Eukalyptus durchgesetzt. An manchen Standorten ist auch im Naturwald nur eine einzige Art dominant. Eukalypten wachsen je nach Art auf unterschiedlichsten Böden und unter verschiedenen klimatischen Bedingungen in einem Gürtel entlang der australischen Küste. In der Größe bewegen sie sich zwischen relativ kleinwüchsigen, strauchförmigen Arten mit mehreren Stämmen bis zum Königseukalyptus, dem höchsten Laubbaum der Erde, der fast so hoch werden kann wie die Mammutbäume an der kalifornischen Pazifikküste. dieser Königs-Eukalyptus, Eukalyptus regnans, der Regierende, also der regiert dann wirklich sozusagen den gesamten Wald. Das Lustige ist, der wächst im Grunde im Stadtgebiet von Melbourne. Also da können Sie mit der S-Bahn im Grunde rausfahren und da in die Wälder gehen. Und da laufen Sie durch Wälder, die sind 70 Meter hoch. Also das ist dann sozusagen die Normalhöhe. Und da stehen dann Akazienbäume mit 20, 25 Metern, also so hoch wie bei uns ein kompletter Wald, stehen dann da im Grunde im Unterwuchs. Der höchste derzeit lebende Königseukalyptus wächst auf der Insel Tasmanien, südlich von Australien, und ist mit seinen 100 Metern nur 13 Meter kürzer als der höchste Mammutbaum Kaliforniens. Der höchste jemals gefällte Baum soll 132 Meter hoch gewesen sein. Auch dabei handelte es sich um einen Eukalyptus regnans aus dem australischen Victoria. Allerdings lässt sich diese Angabe aus dem Jahr 1872 heute nicht mehr nachprüfen. Am 26. Januar 1788 landete Captain Arthur Phillip in einer Bucht an der australischen Ostküste, die er Sydney Cove nannte. Der Tag wird heute als australischer Nationalfeiertag begangen. Captain Phillip befehligte die sogenannte First Fleet, die die ersten britischen Siedler nach Australien brachte. Männer, Frauen und Kinder, darunter mehrere hundert Strafgefangene. Im selben Jahr, 1788, erschien in Paris das Werk Certum Anglicum des französischen Botanikers Charles-Louis L'Héritier de Brutel. Dieser Wissenschaftler hatte zwei Jahre lang im botanischen Garten Kew Gardens bei London unter anderem Herbarbelege studiert und klassifiziert, die Forschungsreisende der Expeditionen von James Cook aus Australien mitgebracht hatten. Er erfand den Namen Eukalyptus für eine Gattung in der Familie der Myrtengewächse. Pierers Universallexikon von 1858 übersetzt das Wort als Schönmütze. Der Name bezieht sich auf die besondere Blütenform dieser Pflanze. Die Knospe wird durch eine feste, Operculum genannte Kappe geschützt, die nicht selten spitz zuläuft und wie ein Mützchen aussieht. Öffnet sich die Blüte, springt die Kappe ab und fällt zu Boden, sodass unter einem blühenden Eukalyptusbaum zahlreiche solcher Mützen den Boden bedecken. Das Auffälligste an der Eukalyptusblüte sind die je nach Art grünlich-weißen bis leuchtend roten Staubfäden, während die Blütenblätter klein und unauffällig sind. Aus den befruchteten Blüten werden kleine, sehr harte Früchte, die eine sehr spezielle Eigenschaft haben. Dr. Nils Köster vom Botanischen Garten Berlin. Die sind richtig stark verholzt, also da kann man mit dem Fingernagel nichts anrichten. Die bleiben wirklich so an diesem Zweig sitzen, Jahre, manchmal Jahrzehnte, letztendlich bis ein Feuer kommt und dann erst öffnen die sich. Diese Arten brauchen tatsächlich auch Feuer, um sich eben in der Natur wirklich fortpflanzen zu können. Dann öffnen sich diese Früchte und entlassen die Samen. Das Öffnen findet natürlich so langsam statt, dass die Samen nicht direkt mitverbrennen. Und wenn die Samen dann auf den Boden fallen und es dann irgendwann im Herbst das erste Mal regnet und die dann keimen können, dann haben die eben diese super Bedingungen, die sie eigentlich für die Etablierung brauchen, keine Konkurrenz, also Licht en masse, Nährstoffe durch die Asche der verbrannten Vegetation. Und er hat es dann aber am leichtesten, sich wieder zu etablieren. Eukalyptusbäume sind besonders leicht entzündlich. Die Borke hängt oftmals in langen, trockenen Streifen, ähnlich wie bei einer Platane am Stamm. Auch die leicht brennbaren ätherischen Öle sorgen dafür, dass ein Eukalyptusbaum leicht in Flammen aufgeht. Und es kann sein, wenn Sie im Sommer in Australien sind, zum Beispiel in den Blue Mountains, die ihren Namen daher haben, dass nämlich so viel ätherische Öle verdunsten, dass sie wirklich so einen Öldunst in der Luft haben. Und das gibt dann eben so einen bläulichen Schimmer, der über der Landschaft liegt. Und daher haben diese Berge westlich von Sydney ihren Namen bekommen. Das riecht man natürlich auch, wenn man da durchfährt oder läuft. Und das führt dazu, dass sie im Grunde ja mit Feuer, beim Rauchen, wie auch immer, extrem vorsichtig sein müssen. Denn da ist ganz schnell mal ein Waldbrand entfacht. Im Naturwald, fern von menschlichen Siedlungen, sind Waldbrände etwa durch Blitzschläge kein Problem, sondern dienen der notwendigen Regeneration des Waldes und der Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen. Auch im Mittelmeerraum ist dieses Phänomen bekannt. Dort brennen unter anderem Pinien besonders leicht, die ebenfalls viel ätherisches Öl enthalten. Problematisch wird es, wenn Eukalyptus- oder auch Pinienwälder in der Nähe von Siedlungen brennen, wie es in den letzten Jahrzehnten vor allem in Portugal und Italien immer wieder geschah. Außerordentlich heiße und trockene Sommer, gepaart mit Unachtsamkeit, gar Brandstiftung und einem unzureichenden Feuermanagement, führen dann leicht zur Katastrophe wie im Sommer 2017 in Portugal, wo mehrere Dutzend Menschen auf der Flucht vor den Feuern in ihren Autos verbrannten. Eine Erklärung für die besonders verheerenden Brände ist dann leicht bei der Hand. Schuld sei der in Portugal nicht heimische Eukalyptus, hieß es in mehreren Zeitungsberichten. Tatsächlich hat sich in Portugal, aber auch im spanischen Galizien, das Artenspektrum der Nutzhölzer stark zum Eukalyptus hin verschoben. Waldbesitzer versprachen, sich durch die rasch wachsenden Bäume schnellen Profit, ohne die Folgen zu bedenken. Der eigentliche Siegeszug des Eukalyptus begann Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer Konferenz der Welternährungsorganisation über Man-Made Forests, also menschengemachte Wälder. Warum das so war, erläutert Dr. Peter Spathelf, Professor für angewandten Waldbau an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und zwar hängt es zusammen mit der staatlichen Förderung von Plantagen, Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert, also ab etwa 1965, vieler dieser Länder, die den Eukalyptussektor haben. Weil der Eukalyptus ein sehr schnell wachsendes Holz ist, waldschutzmäßig oder phytopathologisch relativ robust und sehr gute Eigenschaften hat, also die Vielfalt der Eukalyptusarten. Und da gibt es welche zum Beispiel, die kann man sehr gut nutzen für die Zellstoffherstellung des Holz, weil die sehr zellulosehaltig sind. Und andere, die haben einen höheren Ligningehalt, die sind jetzt wiederum tauglicher für die Holzkohleherstellung. Und das nutzt man übrigens dann auch für die Züchtung, ne? Dass man den Zellstoffgehalt noch weiter optimiert oder den Ligningehalt. Oder man bildet sogar Hybride, dass man beides hat. 1979 publizierte die Welternährungsorganisation das Buch Eucalypts for Planting, auf Deutsch Eukalypten zum Anpflanzen. Nach Ländern und Arten geordnet, ist dort der damalige Stand der Wissenschaft und der Eukalyptusökonomie verzeichnet. Von Algerien bis Simbabwe sind 90 Staaten aufgelistet, in denen damals bereits Eukalyptusplantagenwirtschaft betrieben wurde. Mittlerweile hat sich dieser Sektor stark weiterentwickelt. Professor Peter Spathelf unterrichtete Anfang der 2000er Jahre an verschiedenen brasilianischen Hochschulen und verfolgt seitdem den Eukalyptusplantagenbau besonders in Südamerika. Der größte Teil des angebauten Eukalyptus geht dort in die Zellstoffindustrie. Eukalyptus ist in diesem Wachstumssektor eine wichtige Cash Crop, also eine Pflanze, die bares Geld bringt. Geld, das auf Bäumen wächst. Das ist eine Industrie, die ist geprägt durch Großunternehmen, durch einen unglaublichen Konzentrationsprozess in den letzten Jahren. Das sind übrigens Firmen, die haben meistens die Fabrik und die Waldungen gemeinsam in einem Eigentum. Ein Unterschied zu unserer Struktur hier in Deutschland, wo Waldbesitz und Holzindustrie ja eigentumsrechtlich getrennt sind. Stämme für die Zellstoffindustrie müssen nicht besonders dick werden. Vielmehr kommt es auf das pro Flächeneinheit produzierte Holzvolumen an. Und was das betrifft, werden gerade in Brasilien riesige Erträge erwirtschaftet. Das wird so produziert, dass man meistens auf großen Kahlflächen den Eukalyptus anpflanzt. Und dieser Wald wird dann überhaupt nicht gepflegt, sondern nach 7, 8 Jahren wird da wieder ein Kahlschlag durchgeführt. Die Wachstumsraten sind ja sehr hoch bei diesem Eukalyptus, also 30, 40, manchmal 70, 80 Kubikmeter je Jahr und Hektar dieser Hochleistungsklone. Oft reichen da die Nährstoffangebote im Boden nicht, das heißt, man führt Nährstoffe zu. Man arbeitet auch intensiv noch mit Herbiziden zum Beispiel. Es ist eine Intensivwirtschaft mit sehr viel Input, aber eben auch mit sehr viel Output. In Deutschland werden 10 Kubikmeter je Jahr und Hektar produziert mit unserem Baumartenmix. Ne? Das heißt, es ist die 5- bis 8-fache Produktion an Holzvolumen bei Eukalyptus. Und das bedeutet natürlich in dieser kurzen Zeit, 7 bis 10 Jahre Umtriebszeit, sagen wir, oder Produktionszeit im Vergleich zu 100 Jahren, im mitteleuropäischen Wald bedeutet das natürlich einen enormen Rückfluss, einen ökonomischen Vorteil in der Eukalyptuswirtschaft. im Vergleich zur naturnahen Waldwirtschaft in Deutschland oder Mitteleuropa. Auf den Websites brasilianischer Zellstoffproduzenten lassen sich Fotos solcher riesigen Eukalyptusplantagen bewundern. Die Bäume werden mit Holzvollerntern, sogenannten Harvestern, geschnitten, zu Holzchips geschreddert und in der Fabrik in Plantagennähe zu Zellulose verarbeitet. Besonders geeignet für die Herstellung von hochwertigem Druckerpapier und Babywindeln. Nur wenige Arten sind für die Zellstoffproduktion geeignet. Zum Beispiel sind es Hybride und Klone, die besonders hohe Erträge bringen. Bereits heute ist die Wuchsleistung der industriell angebauten Eukalypten mehr als erstaunlich. Innerhalb von 7 Jahren kann ein solcher Baum 40 Meter hoch werden. So hoch wie in unseren Wäldern eine ausgewachsene Buche. Ja, das ist unglaublich. Also das zeige ich in meiner Vorlesung zum Beispiel in Bildsequenzen. Die Wachstumsrate ist enorm. Das heißt, auch der Ressourcenverbrauch ist enorm. Die Forschungsabteilung Futura Genie, des größten brasilianischen Zellstoffproduzenten, hat mittlerweile sogar den ersten genveränderten Eukalyptus auf den Markt gebracht, der noch höhere Erträge erwirtschaften soll. Was ja bei uns tabu ist, das will niemand. Es gibt es auch nicht, vielleicht bei der Pappel im Versuchsstadium. Aber auch das gibt es dort. Ja? Also die ganze Palette von der normalen Züchtung und Verbesserung, Hybridisierung, Klonierung, bis hin zur DNA-Manipulation. Ne? Die Technologie, das Know-how ist da. Klar, das kann man nicht gut finden, das ist auch in Ordnung. Aber es ist mal die Realität und von dem muss man ausgehen, glaube ich. Hoher Ressourcenverbrauch von Nährstoffen und Wasser, Monokultur und Bodenerosion nach Kahlschlag tragen weiterhin zum schlechten Image des Eukalyptusanbaus bei, zumal auch Naturwald zugunsten von Plantagen abgeholzt wurde. Gesetze schreiben heutzutage vor, dass nur sogenannte degradierte Flächen mit Plantagen bepflanzt werden, also Grasland, das für Ackerbau und Weidewirtschaft bereits wertlos geworden ist. Professor Spathelf gibt zu bedenken, dass in Brasilien nur 2%, nämlich 7 Millionen Hektar der gesamten Waldfläche, gepflanzte Wälder sind. Dort werde aber über 50% des industriell verwertbaren Holzes erzeugt. Mit nachhaltigen Waldbaumethoden ließe sich durch Plantagenwirtschaft der natürliche Wald schützen. Das ist die Hoffnung. Seit der erstaunliche Baum 1788 seinen wissenschaftlichen Namen bekam, hat der Eukalyptus einen langen Weg zurückgelegt. Vom Spender eines heilsamen Öls bis zur Cashcrop des 21. Jahrhunderts. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Welt der Pflanzen. Christiane Seiler stellte den äußerst artenreichen und facettenreichen Eukalyptusbaum vor. Regie führte Eva Demmelhuber, in der Technik war Roland Böhm. Es sprachen Ruth Geiersberger und Christian Baumann, Redaktion Bernhard Kastner.